Unter der Schwelle. Ausgesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Unter der Schwelle. Ich bin ein Weib, zag, furchtsam, feig vulgar, geschreckt von dem Gewühl auf lautem Markt, kleinlaut vor jähem Männerzwist und bar der Kampflust, die am Widerstand erstarkt. Blut macht mich schaudern. Schwach und hilflos bin ich vor der Wunde, die im Fleische klafft. Und fremd und feindlich wendet sich mein Sinn von Waffentaten, noch so heldenhaft. Weich schuf mich die Natur. In Tränen bricht mein Unmut sich wohl leicht nach Frauenart. Und traumhaft legt sich eine Zuversicht mir oft verhüllend um die Gegenwart. Doch lebt in mir ein Etwas, eine Kraft, mir selber kaum bewusst und unbewehrt, die gegen herrische Gewalt sich strafft und eine Glut in ihrem Kerne nährt. Ich weiß, wenn einst ein kühneres Geschlecht von Machtbegehr und Ruhmsucht nicht verführt, allein der Stimme seines Bluts gerecht die Freiheit forderte, die ihm gebührt, dies Herz, das jetzt noch zittert vor dem Strahl, es hielte Stand, so fest und ungebeugt, wie trotz der Übermacht von Erz und Stahl ein Mannesherz für reine Wahrheit zeugt. Ende von Unter der Schwelle.